Heute ist eine Situation, wusste ich nicht so recht, was ich denn für einen Vortrag heute geben soll, nachdem die Mönche ausgeflogen sind und auch noch 12 von den Abonnement-Hörern in Indien sind. Und da habe ich mich dann an letztes Jahr erinnert, da war ich auch in so einer Situation und da habe ich dann Geschichten aus dem Dhammapada vorgetragen und da ist dann eine wüste Schimpforgie gegen das Internet draus geworden. Also ich habe mir fest vorgenommen, das diesmal nicht zu machen. Aber Geschichten erzählen, mich ein bisschen als Märchenonkel betätigen, nicht nur immer tiefe Philosophie und Lehrinhalte, sondern auch mal was Leichtes oder vermeintlich Leichtes. Viele oder eigentlich alle spirituellen Traditionen arbeiten ja mit Geschichten, mit Anekdoten, mit denen man sich dann irgendwie in Verbindung setzen kann. Da sagt man, okay, das habe ich auch erlebt, dieses und jenes Problem kommt mir bekannt vor und wie ist dann, sind die dann damit umgegangen? Oder manche Geschichten, die handeln dann von Leuten, die eigentlich aus einer anderen Welt kommen, also zum Beispiel die Fernsehserie Dallas, ne, da lernt man dann, die reichen Menschen haben auch Probleme, denen geht's auch schlecht. Also ihr müsst verzeihen, dass das jetzt nicht so ganz aktuell ist, aber ich habe schon vor über 30 Jahren mit dem Fernsehen aufgehört. Also, aber ich denke, es gibt noch heute ähnliche Geschichten in den Medien. Und dann gibt es natürlich Geschichten, die so mehr Metaphern sind, die irgendwelche Inhalte vermitteln sollen, die so dem normalen Sinneserleben nicht so ganz zugänglich sind und die dann in irgendwelche Geschichten gekleidet werden, in Handlungen, Handlungsrahmen, da spricht man von Mythos. Und wenn diese mythischen Geschichten dann auch noch eine Moral haben, also eine Handlungsaufforderung haben, deswegen soll man so und so machen, dann spricht man von einem gültigen Mythos. Und viele dieser Geschichten aus dem Dhammapada haben sowas an sich, so eine gewisse Aufforderung, die daraus entsteht, aber ja, die meisten davon sind wahrscheinlich tatsächlich echt. Einige sind vielleicht dazu erfunden worden. Was also im Dhammapada der kanonische Teil ist, also der bestimmt oder soweit wir es eben wissen, vom Buddha stammt, sind diese Verse, die man ohne die Geschichte, aber weiß man nicht so recht, was das soll, wie die entstanden sind. Und dann haben sich eben so, ja, so Traditionen herumgebildet, Erzähltraditionen. Das merken wir dann nachher im Verlauf des Vortrags auch noch, dass das späteren Datums zum Teil ist. Und da darf man dann auch ein bisschen kreativ sein als Vortragender, während bei den Worten des Buddha selber, da versuche ich dann immer so genau wie möglich zu sein. Aber bei den Geschichten kann es sein, dass dann meine Fantasie auch ein bisschen durchgeht. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bhutang dhammang sangkang namassami. Abhivadana silissa nicchang buddha pacayino chattaro dhamma vadanti ayuvanno sukhang balang. Dieser Dhammapada ist das am meisten übersetzte Werk aus dem Pali-Kanon und ist wahrscheinlich auch das bekannteste, ist aber ein Nachschlag. Das war also bei diesem ersten Konzil, kurz nach dem Parinibbana des Buddha, noch nicht dabei. Aber das waren eben sehr, sehr populäre Verse, die dann unbedingt noch kanonisiert werden sollten, die dann später eben beim zweiten Konzil nachgereicht worden sind. Andere Sammlungen auch, aber Dhammapada eben die bekannteste. Und vereint einmal den Unterhaltungswert dieser Geschichten und andererseits diese doch sehr komprimierten Lehraussagen in poetischer Form auch noch. Der letzte Vortrag, der hier stattgefunden hat, also den ich gegeben habe, handelte von dieser Feuerlehrrede und da bin ich ein bisschen der Frage nachgegangen, was haben denn diese Asketen, diese Filzhaar-Asketen betrachtet, wenn die also sich mit dem Feuer beschäftigt haben. Und da ging es dann eben um diese gegenseitige Bedingtheit von Welt und Welterlebenden, die man im Feuer erkennen kann. Und dieses Motiv finden wir auch im Dhammapada, also Vers 114. Da geht es um eine Frau namens Kisa Gotami. Das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Geschichten, kennen vielleicht einige von euch. Das war eine, wie der Name schon sagt, eine sehr schlanke, dünne Frau und nach dem damaligen Schönheitsideal in Indien, ja, war sie eigentlich dann froh, dass sie da noch einen Mann gekriegt hat und dann auch noch einen Reichen. Sie selber war wahrscheinlich aus einem eher armen Elternhaus, das wissen wir aber nicht genau, aber jedenfalls war sie dann also gut unter der Haube, hat dann auch diesem jungen, reichen Mann einen Sohn geschenkt und dieses Baby ist in jungen Jahren, also noch als Baby, ist der Sohn eben gestorben. Und das konnte sie irgendwie überhaupt nicht akzeptieren. Das hat sie total verdrängt. Sie ist dann mit dem Kind im Arm rumgelaufen und hat den Leuten gesagt, hier, habt ihr nicht irgendeine Medizin, könnt ihr nicht meinem Kind helfen, mein Kind ist krank. Und jetzt denkt ihr vielleicht, das ist ja schon eine dieser mythischen Geschichten. Das ist ja wohl ein bisschen weit hergeholt, dass jemand irgendwie nicht das mitkriegt, wenn das Kind tot ist. Aber ich habe ja, einige wissen, dass ich früher mal in der Krankenpflege gearbeitet habe und die letzte Zeit in der ambulanten Pflege. Und da bin ich auch, hatte einen Patienten, der war bettlägerig, aber der war so voll ansprechbar, mit dem konnte man sich unterhalten. Und er war eben bettlägerig, hat eben Hilfe gebraucht und hat mit seiner Frau in so einem Apartment gelebt. Und eines Morgens komme ich dahin und sagt die Frau, ja, das ist gut, dass Sie kommen. Der Opa, der gefällt mir heute gar nicht. Dann habe ich schon von der Tür gesehen, dass der tot war. Sage ich, ja, das glaube ich, dass der Ihnen nicht gefällt, der ist auch tot. Ja, meinen Sie? Und wie, also völlig, völlig verdrängt, dass der nun nicht mehr geatmet hat und kein Wort gesagt hat. Der war eigentlich recht redselig. Ne? Also es gibt tatsächlich, dass Leute den Tod aus ihrem Erlebenshorizont einfach verbannen. Und genauso war das mit dieser Kisa Gotami. Die ist dann eben in Gansavati rumgelaufen. Das war die Hauptstadt des Kosala-Reichs. Und wo der Buddha einen seiner Hauptstützpunkte und Unterstützer auch hatte, der hat dort auch die meisten Lehrreden von allen dort gegeben. Jetahain, also unsere Pilgergruppe, die wird auch dort. Vielleicht sind die jetzt gerade da. Das könnte sogar zeitlich passen. Also die ist in Gansavati rumgelaufen und die Leute haben dann gesagt, hier, geh mal zum Buddha, der ist der Einzige, der dir helfen kann. Dann ist er also in den Jetahain gegangen und der Buddha hat gesagt, ja, ich kann dir helfen. Du musst dir Senfkörner besorgen, Senfsaat. Und zwar aus einem Haushalt, wo noch keiner gestorben ist. Und sie, total glücklich und mit dem toten Kind im Arm, ist also zu allen Haushalten hin und sagt, habt ihr nicht ein paar Senfkörner für mich? Und die Leute, klar, haben wir, ja. Ach, da war noch die Bedingung, aber bei euch ist doch noch keiner gestorben, oder? Doch, doch, bei uns ist die Oma ist letzte Woche gestorben oder mein bester Sklave ist letzten Monat gestorben oder also in jedem Haushalt ist jemand gestorben. Und irgendwann hat sie dann eben die Message verstanden und hat eben mitgekriegt, dass eben Tod etwas ist, was also überall vorkommt und hat dann eben eingesehen, dass ihr Kind auch tot ist und hat es dann eben auf den Friedhof oder Leichengrund oder Verbrennungsstätte oder was damals eben da üblich war, gebracht und ist zum Buddha gegangen und hat gesagt, ich habe die Botschaft bekommen. Er hat ihr dann einen Vortrag gegeben darüber, dass eben alle Wesen dem Tod unterworfen sind. Also und diese Gesetzmäßigkeit, also nicht nur, dass es eben ein Sammelsurium ist von unendlich vielen Todesfällen, sondern dass das einfach Gesetzmäßigkeit ein Bestandteil des Lebens ist, hat ihr dann das Auge der Weisheit geöffnet, eben als sie dort noch als Laienanhängerin Stromeingetretene geworden, hat dann also die erste Stufe in Richtung Befreiung erlangt, hat dann um Aufnahme in den Bhikkhuni-Orden gebeten und dann später hat sie also fleißig meditiert und eines Abends Öllampen angezündet und eben einige von diesen Öllampen fingen dann an das Flackern und dann war das Öl verbraucht, dann gingen die aus Und dann hat sie eben über diese Bedingtheit der, ja, Sankharas reflektiert, und dann ist der Buddha, der hat ihre Gedanken gelesen und hat dann eine Projektion ihr geschickt und ein Hologramm 3D und hat dann gesagt, jawohl, meditiere über die Vergänglichkeit der Sankharas, der Gestaltungen. Also all das, was unseren Platz im Dasein definiert, sind die Sankharas, und die sind alle vergänglich, und von daher muss auch die Person, die wir glauben zu sein, die wir immer definieren mit all unserem Drumherum, angefangen von Klamotten, unser Körper natürlich, unsere Beziehungen, unsere Gedanken, Meinungen, Gefühle, alles, was unsere Welt ausmacht, ist vergänglich. Also, und was von vergänglichen Dingen abhängt, kann nicht ewig, kann nicht beständig sein. Und das ist eben der Weg, diese Anhaftung an diesem vermeintlich so beständigen und die Kontrolle innehabenden Selbst loszulassen, der Weg zur Befreiung. Und dann ist sie noch während der Buddha, also ihr den Vortrag gegeben hat, und dann die Verse am Schluss. Und lebt man auch 100 Jahre, doch schaut nicht das todlose Reich, weit besser ein Lebenstag dessen, der das todlose Reich hat geschaut. Und in dem Moment ist sie dann eine Arahantin geworden, also eine vollkommene Befreiung erlangt. Happy End sozusagen. Wir können natürlich nicht nur vom Feuer diese Bedingtheit lernen. Man, das Feuer ist sehr anschaulich, das hatten wir auch bei diesem Vortrag über die Feuerlehrrede. Aber man kann auch an anderen Dingen diese vergänglichen Bedingungen ablesen. Das ist eine andere Geschichte, auch aus Savatthi, auch eine Frau, diesmal aber umgekehrt. Also die war schön, hatte reiche Eltern, Name war Patachara, und die war sehr behütet, klar, reiches Elternhaus, gut aussehend, und die hat sich dann ganz romantisch jetzt in einen der Diener des Hauses verliebt und ist mit dem durchgebrannt. Und hat dann in Armut in einem Dorf weit entfernt vom Elternhaus gewohnt und wurde dann auch schwanger, und hat, als die Zeit der Geburt, der Niederkunft nahe rückte, den Wunsch gehabt, eben das Kind im Haus ihrer Eltern zur Welt zu bringen. Das war anscheinend in Indien damals so üblich, weil die Mutter des Buddha, also der damals ja noch kein Buddha war, wollte ja auch zu ihren Eltern zurück. Und hat ja den Buddha auch sozusagen unterwegs im Hain von Lumbini zur Welt gebracht. Also ich weiß nicht, das war anscheinend so üblich. Jedenfalls der Mann fand das aber nicht so toll, weil er hat gedacht, wenn ich da jetzt mitgehe, meine Frau begleite zu meinem früheren Arbeitgeber, dann kriege ich ordentlich Dresche, und das wollte der natürlich nicht. Dann hat er gesagt, nein, du bleibst hier, du bringst dein Kind hier zur Welt. Die Frau ist wieder durchgebrannt. Der Mann hinterher, und dann waren eben die Wehen schon da, und dann hat sie das Kind unterwegs gekriegt, und dann sind sie halt wieder zurück nach Hause. Gut, die zweite Schwangerschaft war dann in der Regenzeit. Sie wollte wieder zu ihren Eltern, der Mann war wieder dagegen, sie ist wieder durchgebrannt, also das war so ein bisschen die hatte Weglauftendenzen, sagt man. ja, der Mann hinterher, und dann waren die Wehen schon wieder da, und sie haben gewusst, sie schaffen es nicht mehr nach Hause zurück, und bis Savatthi natürlich auch nicht. Und dann hat der Mann nach nur irgendwie so eine behelfsmäßige Unterkunft bauen wollen, irgendwie so eine Laubhütte oder irgendwas. Und während er dann noch im Buschwerk unterwegs war, hat ihn eine giftige Schlange gebissen, der ist dann gestorben. Die Frau auf ihren Mann gewartet, er kam nicht, und sie hat dann das Kind gekriegt in der Zwischenzeit, mitten im Regen. Am nächsten Morgen dann ihren Mann da tot in den Büschen liegen sehen. Und das erste Kind war auch dabei, übrigens. Und dann ist sie in Richtung Savatthi gezogen, zu ihren Eltern, und kam an einen Fluss, der durch den Regen ziemlich angeschwollen war. Und sie wusste, mit zwei Kindern auf dem Arm schafft sie das nicht, über den Fluss zu warten. Dann hat sie den älteren Jungen am Flussufer abgesetzt, ist mit dem anderen Kind rüber über den Fluss, hat dann auf der anderen Seite das Neugeborene abgesetzt. Dann ist sie wieder zurück, wollte den ersten holen. Dann kam irgendein Greifvogel und schwebte dann über diesem Neugeborenen, um sich da ein Stück Mahlzeit zu holen. Und sie also fängt total an zu schreien und mit den Armen fuchteln, damit der Vogel nun abhaut. Der hat sich aber nicht abhalten lassen. Er hat sich das Neugeborene geschnappt, ist damit weg. Und der kleine Bub auf der anderen Seite des Flusses sieht seine Mutter schreien und fuchteln und dachte, sie ruft ihn. Und geht in den Fluss, wird von den Fluten weggerissen, ertrinkt. Also dann war dann schon ziemlich am Ende, ist dann nach Savatthi gegangen und kurz bevor sie das Haus ihrer Eltern erreicht, trifft sie einen Bekannten auf der Straße und er sagt, ja, letzte Nacht in dem Unwetter ist das Haus deiner Eltern zusammengestürzt und deine Eltern und dein einziger Bruder liegen da drunter, sind tot. Und dann hat es bei ihr Schnapp gemacht, da ist sie also völlig durchgedreht. Dann ist sie dann irgendwie nackt durch Savatthi geirrt, also völlig von der Rolle gewesen, also ausgetickt, wenn man so sagt. Und kam dann eben auch in diesen Jetahain, dieses Kloster, das Anathapindika, wo der Buddha war. Und er hatte gerade einen Vortrag gegeben. Die Leute haben gesehen, da kommt jetzt eine Verrückte, die lassen wir nicht zum Buddha. Aber der hat gesagt, hier, lasst mal die Frau durch. Und wie die dann in Reich, also in Hörweite war, hat er also zu ihr gesagt, sie soll eben ihre Achtsamkeit in den Augenblick bringen und hat sie also zur Besinnung gerufen. Sie hat gemerkt, dass sie nackt ist und dann haben andere ihr, was weiß ich, Decken oder was gegeben, dass sie sich dann ein bisschen einhüllen konnte. Ja, dann hat der Buddha eine Lehrrede gegeben, die wir auch vor kurzem gehört haben. Die hat Ajahn Chah Tamilo, glaube ich, mal vorgetragen. Die heißt Anamattaka Sutta. Die geht ungefähr so, ihr Mönche, was ist mehr, die Tränen, die ihr im Lauf von Samsara vergossen habt oder das Wasser in den Weltmeeren? Und die Bhikkhus sagen dann, naja, die Tränen, die wir im Lauf anfangsloser Zeit vergossen haben, sind mehr als das Wasser in den Weltmeeren. Und der Buddha sagt, ja, so ist es. Und das sollte eigentlich reichen, um Ernüchterung zu erlangen gegenüber all diesen Gestaltungen, die wir uns immer heranziehen, um unseren Platz im Dasein zu finden, die aber so ja, wie Sand zwischen den Fingern zerrinnen. Also, dass wir da die Anhaftung loslassen können. Ja, sie ist dann gleich Stromeingetretene geworden, als sie diese Lehrrede gehört hat. Wir hatten, viele hatten neulich auch die Gelegenheit, aber wie schon auch bei der Feuerlehrrede festgestellt, ja, die Bedingungen müssen einfach reif sein, also die Lehrrede alleine macht's nicht, ne? Sondern auch die entsprechende Weisheit, das dann so aufnehmen zu können. Gut. Die ist dann auch Bhikkhuni geworden und die sind ja damals viel barfuß gelaufen oder eigentlich nur barfuß im mittleren Land, im Gangestal. Und wenn die dann eben ihre Hütte betreten haben, mussten die sich immer die Füße waschen. Und die hat dann beim Füßewaschen geschaut, wie das Wasser, also jetzt nicht Feuer, sondern ja das Wasser kontempliert, wie das im Sand versickert. Manches strömt ein bisschen weiter, manches versickert schneller und genauso eben das Leben des Menschen ungewiss. Manche sterben früher als Kinder, manche sterben im höheren Alter. Und dann hat der Buddha wieder seine Projektion geschickt und hat ihr gesagt, sie soll die Daseinsmerkmale in den fünf Khandhas kontemplieren. Also das, was unser Erleben ausmacht, Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein, darin soll sie Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und Besitzerlosigkeit, dass wir da keine Kontrolle drüber haben, kontemplieren. Und der Vers dazu, und lebt man 100 Jahre auch, doch merkt nicht das Entstehen vergehen, besser ein Lebenstag von dem, der das Entstehen vergehen erkennt. Also auf Pali klingen die schöner, die Übersetzungen sind nicht so ultra poetisch oder so, aber es ist auch schwer. Der Vers ist sehr ähnlich dem vorhergehenden. Das liegt nicht daran, dass die jetzt irgendwie keine Fantasie gehabt hätten oder der Buddha kein begnadeter Dichter war, sondern es liegt einfach daran, dass diese Verse nach Themen geordnet sind. Also da kommen fünf hintereinander, die den gleichen Anfang haben. Also das eben die Lebensspanne allein nicht maßgeblich ist, sondern wie man sein Leben eben nutzt. Die wurde also nicht gleich bei dem Vers Arahantin, sondern die hat dann eine Zeit lang damit praktiziert und wurde dann etwas später heiß fertig mit ihrer Praxis. So, die nächste Geschichte handelt von 30 Bhikkhus, die in Sarvati eine Anleitung vom Buddha erhalten haben und dann gemeinsam weggezogen sind in ein Dorf, dort in einem Tempel gewohnt haben, zusammen mit einem Novizen, um dieser Anleitung entsprechend zu praktizieren. Und dann kamen Räuber, also ich weiß nicht wie viele, vielleicht 40 Räuber, so wie Ali Baba, waren das 40? Ja, also egal. Die wollten jedenfalls einen von diesen Bhikkhus haben, um ihn einem blutrünstigen, also in ihrer Einbildung vorhandenen Waldgeist zu opfern, weil die haben nun im Wald gelebt, damit sie vor der Polizei oder den Häschern des Königs oder wem auch immer sicher waren. Aber um eben diesen Waldgeist zufriedenzustellen, wollten sie dem ein Menschenopfer darbringen. Und die 30 Bhikkhus natürlich alle vorbildlich, jeder hat gesagt, ja, ich gehe mit, ich gehe mit und so. Aber dann stellte sich raus, dass der ehrwürdige Sariputta, der also einer der beiden Hauptschüler des Buddha, der in Sarvati dort mitgewohnt hat, hat einen seiner Schüler mitgeschickt, nämlich einen jungen Novizen namens Sankicca. Und der hat gesagt, hier, Meister Sariputta hat gesagt, ich soll gehen, der kleine Novize. Und die Bhikkhus wollten ihn erst gar nicht gehen lassen, weil irgendwie fanden sie das doof, dass da nur ein Kind irgendwie mit den Räubern mitgeht. Aber dem, aus Respekt vor dem Sariputta, der ja nun der in Weisheit Nummer 2 nach dem Buddha war, haben sie gedacht, naja, der wird schon wissen, was er macht. Und er wusste es auch, nämlich A, er wusste, dass die Räuber kommen werden, das hat er irgendwo vorhergesehen. Und B, wusste er, dass sein Novizenschüler bereits ein Arahant war. Also der war bereits fertig mit der Praxis. Das heißt, er hatte A, keine Angst und auch irgendwie nichts mehr zu verlieren. Und B, er hatte gewisse Fähigkeiten. Der ist dann mit den Räubern mitgegangen, ist dann in die Vertiefung, also in Jhana heißt es in der Geschichte, aber ich vermute, es war wohl das... Die höchste meditative Errungenschaft, das Aufhören von Wahrnehmung und Gefühl. Also da heißt das, in dem Zustand kann man nicht vernichtet werden, da kann der Körper nicht vernichtet werden. Da gibt es andere Geschichten von Leuten, die für tot gehalten wurden und dann verbrannt wurden und dem Körper ist nichts passiert, während die in diesem Zustand waren. Gut, also dieser Novize sitzt da in Meditation, der Räuber hebt das Schwert, will dem den Kopf runterhauen und also der Effekt war, dass das Schwert erstmal eine Delle gekriegt hat. Dann dachte er, naja, jetzt haue ich mal ordentlich zu. Und dann hat sich das Schwert also bis zum Griff verbogen. Und dann sind dem natürlich dem Räuber auch die Haare zu Berge gestanden. Hat das Schwert weggeworfen, hat sich vor diesem Novizen niedergeworfen und hat ihn um Vergebung gebeten und hat gesagt, also meine Räuber und ich, wir wollen jetzt aufhören, Räuber zu sein, wollen Bhikkhus werden. Und dann kam also dieser junge Novize plötzlich mit einer Gefolgschaft zurück und die sind zum Buddha gegangen und der hat dann gesagt, naja, ist gut, dass er jetzt aufhört, Räuber zu sein und hat sie dann noch ermahnt und lebt man 100 Jahre auch, doch ohne Sammlung, ohne Zucht, besser ein Lebenstag des Manns, der sittlich ist und selbst vertieft. Also es bezieht sich natürlich auf diesen Novizen, selbst vertieft heißt also diese meditative Absorption, also die innere Stille erreicht. Das heißt jetzt aber nicht, dass es langes Leben irgendwie keinen Sinn hätte, weil der Buddha hat ja immer nur gesagt, besser ist es, weniger lang zu leben, aber sinnvoll, als lange zu leben ohne Sinn. Und man könnte natürlich auch sagen, noch besser ist es, lange zu leben, sinnvoll. Und da gibt es auch eine Geschichte von zwei Eremiten, heißt es in dem Buch. Aber ich denke, es waren so Rishis oder wie man auf Thai sagt, Rishi. Die haben also miteinander praktiziert. Der eine ein bisschen älter, der war andere jünger. Und der jüngere von den beiden, der hat dann, wie es so im Fachjargon heißt, seine Shakti gefunden. Sagt euch das was? Nein. Also er hat sich verliebt, der hat dann also seine Rishi seine Rishi-Laufbahn aufgegeben, hat sich von dem Alten verabschiedet, hat dann geheiratet, haben dann auch ein Kind gekriegt und dann ist er zu seinem alten Meister gegangen mit dem Kind und seiner Frau und haben sich vor dem verbeugt. Und dieser alte Eremit hat dann zu Vater und Mutter gesagt, mögest du lange leben, mögest du lange leben. Zu dem Kind hat er nichts gesagt. Da waren die natürlich erstmal ein bisschen erschrocken, ja, was bedeutet das? Und dann sagt er, ja, da ist ein karmisches Hindernis da, das Kind wird innerhalb von 7 Tagen sterben. Und ich weiß auch nicht, was man dagegen machen kann. Der Einzige, der es wissen könnte, ist der Buddha. Dann sind die zum Buddha gegangen und der Buddha hat dann gesehen, dass da tatsächlich ein etwas, was der normalen Lebensspanne dazwischen funkt, in der Luft liegt und hat gesagt, am Eingang von eurem Haus baut ihr ein Pavillon auf und ladet die Mönche ein, da 7 Tage lang Paritas zu chanten. Das, was wir also an den Mondtagen immer machen, also morgen Abend, wenn ihr das hören wollt, morgen Abend um 19 Uhr ist hier Parita chanten. Die ganze Geschichte klingt jetzt schon ein bisschen so wie späteren Datums. Also der Buddha hat tatsächlich Paritas gelehrt, aber diese Tradition des Parita-Chantens so tagelang und nächtelang und so Pavillon, das klingt schon so ein bisschen nach Sri Lanka. Also eine etwas spätere Ausschmückung dieser Geschichte zumindest. Ja, also haben die Bhikkhus 7 Tage lang gechantet. Am 7. Tag kam der Buddha selber und dann war natürlich also jede Menge Publikum da, vor allem jede Menge Devas, also feinstoffliche Wesen, Engel, Elfen, dass der ganze Pavillon voll war. Und da war eben ein übel wollender Dämon, der das Kind töten wollte. Da hat er einfach keinen Platz mehr. Der ist gar nicht an das Kind rangekommen. Und dann war der halt beleidigt und ist gegangen. Und dann, damit war das also die Gefahr gebannt. Und der Buddha hat dann zu dem Kind gesagt, mögest du lange leben. Und dann wussten alle, aha, die Sache ist gut ausgegangen. Und dann haben sie gefragt, ja, wie alt wird denn das Kind? Sagt der Buddha, 120 Jahre. Und dann hat das Kind einen neuen Namen bekommen, nämlich Ayuvatana. Einer, bei dem sich das Leben verlängert. Gut, und dann, als dieser Ayuvatana ein Jugendlicher war, ging der mit seinen Freunden mal auf Tour und hat beim Buddha vorbeigeschaut. Und einige Bhikkhus haben ihn wiedererkannt und haben dann den Buddha gefragt, was ist denn die Bedingung dafür? Oder welches Mittel gibt es denn, um so Langlebigkeit zu erlangen? Und dann hat der Buddha gesagt, Abhivadana silisa nichanguta pachayino chattaro dambavadanti ayuvano sukhan balang. Kommt das jemandem bekannt vor? Hat es schon mal jemand gehört? Ja. Ja? Genau, das ist also, sagen wir mal, einer der wichtigsten oder einer der häufigsten Anumodana-Verse. Kommt normalerweise immer am Schluss, aber da ist es eben am Anfang eines 120-jährigen Lebens gesagt worden. Und das, also in meiner Übersetzung, wer aus Gewohnheit höflich ist und stets die Ehrwürdigen ehrt, in dem wird Lebensenergie, Ausstrahlung, Glück und Kraft vermehrt. Das ist die Bedeutung. Sich selber vom hohen Ross herunterbegeben und anerkennen, was anerkennenswert ist. Also diese Eigenschaft, diese innere Flexibilität ist die Ursache für ein langes Leben. Tja, wenn ihr es nachlesen wollt, ist in unserem Chanting-Heft drin, weil es auch Teil eines Paritas ist. Atanatir Parita. So, jetzt Novize heißt ja Nen. Ne? Ja, in Thailand sagt man Nen. Jetzt kommt also noch ein, kein Superman, sondern ein Supernen. Und zwar hatte der ehrwürdige Anuruddha, der nun auch einer der Top-Cracks war, so mit psychischen Fähigkeiten, der hatte einen Novizen als Aufwärter, der auch schon als Kind Arahant geworden ist. Und der hatte auch psychische Fähigkeiten, da war der Anuruddha mal krank und er wollte kühles Wasser holen. Und da ist er dann, also mit seinen psychischen Kräften der Novize, durch die Luft geeilt zu einem See im Himalaya und hat von da Wasser geholt, kaltes Wasser. Und er hat es seinem Anuruddha gebracht. Gut, und dann ist der Anuruddha irgendwann bei späterem Anlass mal in das, wie heißt das, Pubbarama-Kloster, auch in Savatthi gegangen, um dem Buddha Aufwartung zu machen. Und da waren dann andere Novizen, so mehr die normalen Novizen. Und die normalen Novizen, so wie wir sie kennen, nö. Ein bisschen frech. Und die haben den Novizen Sumana gehänselt, weil der war eben der kleinste von denen. Und der Buddha hat das irgendwie mitgekriegt und hat dann gesagt, hier, hänselt den nicht, der hat ordentlich was drauf. Und hat ihnen allen die Aufgabe gestellt, den doch mal Wasser aus dem Himalaya-Bergsee zu holen. Konnte natürlich keiner. Aber von Savatthi bis zu einem Himalaya-See sind es also doch noch, sagen wir mal, ich weiß nicht genau wie viel, aber bestimmt 200 Kilometer oder so zum nächsten See, wo kaltes Wasser ist. Und der Sumana, der hat dann seinen Trick nochmal vorgeführt, ist also da nochmal durch die Luft, hat kaltes Wasser geholt und dann hat der Buddha abends die Geschichte seinen Bhikkhus erzählt und da kommt der Vers drin vor: Wer wahrlich schon als junger Mönch des Buddhas Weisung hin sich gibt, der überstrahlet diese Welt gleich wie der wolkenfreie Mond. Okay, und jetzt der letzte Supernovize, der steht nicht im Dhammapada. Das ist der Supernovize schlechthin, ist der Dabbamalaputta. Der war schon mit 7 Arahant. Also das ist, glaube ich, Rekord auch. Also ich glaube, der war der jüngste von allen Arahants. Dabbamalaputta hieß der. Und der ist aber im Vinaya wird der ausführlich behandelt. Also diese ganzen Regeln, die wir haben, diese 227 Patimokkha-Regeln, die sind ja nicht dem Buddha einfach so eingefallen, sondern da sind immer irgendwelche, hat es Vorfälle gegeben und der Buddha hat dann anschließend eine Regel erlassen. Und diese Ursprungsgeschichten, die sind im Vinaya in diesen 5 Büchern enthalten. Und da gibt es eben eine Geschichte, wo dieser Dabbamalaputta bereits ein Bhikkhu war, also nicht mehr 7 Jahre alt, sondern er war dann schon ein bisschen älter. Und der zu der Zeit, ich glaube in Rajgir spielt es, in Rajagaha, da gab es einen Haushälter, der den Mönchen regelmäßig Einladungen, also der hat jeden Tag 4 Mönche zu sich zum Essen eingeladen. Und da gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Es gibt ein Sangha-Amt, also wenn es sehr viele Mönche gibt, braucht man einen, der das organisiert, dass das gerecht zugeht. Weil bei manchen gibt es immer was Leckeres zu essen, beim anderen gibt es eben nicht so, der nicht so viel Geld hat oder so, dass das aber dann gleichmäßig verteilt wird. Gibt es also so ein Sangha-Amt, da kommen die Mönche zusammen und bestimmen einen, der so frei von Vorurteilen ist und eben nicht seine Freunde bevorzugt, dass da jeder mal drankommt. Also bei uns gibt es das natürlich nicht, weil wir überhaupt keine Hauseinladungen annehmen, sondern eben nur Almosenrunde gehen oder Leute Essen hierher bringen. Aber wir gehen jetzt nicht auf Hauseinladungen, weil sonst wären wir nur noch unterwegs. Wir sind eben nur 3 Mönche. Bis vor kurzem waren wir nur zu zweit. Aber ich kenne das zum Beispiel aus Wat Asokaram. Da gibt es 190 Mönche. Da war ich mal ein paar Tage. Und ein deutscher Mönch, der sagt mir, ja, einmal in der Woche muss er irgendwo hin. Da kriegt er dann einen Namen oder wird abgeholt. Der weiß gar nicht, was das für Leute sind, aber das ist so seine Pflicht, da einmal in der Woche irgendwo zu so einer Hauseinladung hinzugehen. Es gibt auch das Lotterieverfahren, dass solche Einladungen einfach verlost werden. Da, ich stelle mir das so vor, dann hat da irgendwie so ein Mönch so eine Almosenschale voll und die anderen Mönche müssen dann reinfassen und dann ziehen, wo sie dann da hingehen zum Essen. Ja gut, also da war jetzt ein reicher Haushälter, bei dem gab es also nur das beste Essen, da gab es also nur Basmati-Reis und dann schön in Kichererbsenmehl frittierte Blumenkohl und dann Frischkäse mit Kartoffeln geröstet und Süßigkeiten, indische Süßigkeiten. Und da waren sie alle doch ganz scharf drauf. Aber der ist dann eines Tages mal in dieses Kloster gegangen, wo die alle waren, und hat sich mit diesem Dabbamalaputta unterhalten. Und der fragte dann, ja, wer ist denn morgen dran, bei mir zum Essen zu kommen? Da sagte der Dabbamalaputta, Schüler von Metteya und Bhumaja. Oder Metteyo und Bhumajo. Und das waren 2 von der 6er-Gruppe von Mönchen. Das waren so notorische Unruhestifter und Missetäter, die also, ich weiß nicht, vielleicht ein Drittel oder mehr aller Regeln, die wir haben, gehen auf diese Sechsergruppe zurück. Also es waren nicht nur sechs Mönche, sondern deren Anhänger auch. Und einer von denen hieß also Metio, also nicht Metico, sondern Metio. Ja, das ist schon, möchte ich schon mal unterstreichen, dass das ein anderer Name ist. Und der Haushälter, was diese Pfeifen kommen da morgen zu mir? Aber er konnte nichts machen. Er hatte die Einladung schon ausgesprochen und es ist ja dann Angelegenheit des Ordens, wen die nun schicken. Aber dann hat er zu seiner Sklavin gesagt, also morgen kommen da vier Mönche, wenn die zum Essen kommen, dann sagst du denen, die sollen im Eingangsbereich sitzen bleiben. Und also diese vier Mönche, Anhänger von Metio und Bumbajo, die konnten die ganze Nacht nicht schlafen, weil sie sich schon vorgestellt haben, was es alles Leckeres zu essen gibt. Und dann kamen die an und die Sklavin sagt, ja, ehrwürdige Herren, bitte nehmt hier im Eingangsbereich Platz. Und die dachten, naja, wahrscheinlich ist das Essen noch nicht fertig, deswegen müssen wir jetzt hier warten. Und der Haushälter hat seiner Sklavin aber gesagt, du, wenn die morgen kommen, dann gibst du denen Reisgrütze mit Essigwasser. Also auf Thai würde man sagen, Jo Sai Nam Som. Es ist eigentlich ganz lecker, ne? Aber naja, vielleicht noch ein bisschen was anderes noch dazu. Aber das war, als ich damals in Chiang Mai Thai gelernt habe, war das mein tägliches Frühstück. Also Joke. Und da kommt eben so ein bisschen so Essig mit Chili und so rein. Ne? Ja, aber die vier Mönche da, die fanden das überhaupt nicht lustig. Also die waren dann, wie sie das erfahren haben, dass der Haushälter seiner Sklavin das aufgetragen hat. Und die wussten, dass der sich am Tag vorher mit dem Dabha Malaputta unterhalten hat. Da waren die ziemlich sauer und saßen dann am Eingang von dem Kloster mit so einer Miene. Und dann kam eine Bikuni vorbei, die hieß, oh, Metia hieß die auch noch. Ich grüße euch, ehrwürdige Herren. Und die haben überhaupt nicht reagiert. Dann ein zweites Mal, ich grüße euch, ehrwürdige Herren. Und beim dritten Mal hat sie gesagt, also was ist denn los? Hab ich euch irgendwas getan, dass ihr mich so behandelt? Und dann sagen die Mönche, uns geht's, wir sind sauer, weil du einfach zuschaust, wie Dabha Malaputta uns wie Dreck behandelt. Also, man sieht schon, das waren ziemlich miese Typen, ne? Und dann sagt sie, ja, was kann ich denn machen und so weiter. Und dann haben diese Mönche sie angestiftet, zum Buddha zu gehen und zu sagen, ehrwürdiger Herr, es ist schrecklich, die Gegend, die vorher friedlich war, ist jetzt voll Unfrieden und so weiter. Und sie hat dann also diesen behauptet, dass der Dabha Malaputta sie vergewaltigt hätte. Und der Buddha wusste natürlich, dass das nicht stimmen kann und hat dann den Dabha Malaputta zu sich gerufen. Und der Dabha Malaputta sagt, naja, ich bin als ich sieben war, war ich Arahant. Also ich habe an Geschlechtsverkehr, habe ich noch nicht mal in meinem ganzen Leben noch nicht mal gedacht, geschweige denn es ausgeübt. Und dann hat der Buddha diese Bikuni rausgeschmissen, also die ist aus dem Orden rausgeworfen worden und also jemanden fälschlich eines Vergehens zu beschuldigen, was zum Ausschluss führen würde, ist jetzt ein schwerer Regelverstoß. Ja. Gibt es dann Diskussionen natürlich darüber, ob das dann dieser Nonne gegenüber nicht etwas ungerecht war, aber also da ist sicherlich ein Exempel statuiert worden, denn ein Arahant fälschlich so zu bezichtigen, ist natürlich sehr schlechtes Karma, um eben sowas für die Zukunft zu verhindern. Gut, eine weitere Episode von Dabha Malaputta ist, der war einer der ersten Kuti-Zuteiler. Und so ein Kuti-Zuteiler muss natürlich auch irgendwie ein bisschen Feingespür haben. Und da steht es also im Vinaya drin, dass der Dabha Malaputta, der war so geschickt im Umgang, dass er eben, wo er wusste, diejenigen Mönche, die gerne Suttas rezitieren, die hat er zusammenwohnen lassen, also ihre Kuttis nah beieinander, mit dem Gedanken, sie werden miteinander die Suttas üben. Die Vinaya-Experten, die hat er zusammenwohnen lassen, sie werden miteinander den Vinaya erforschen, also die Ordensdisziplin. Die Dhamma-Lehrer hat er zusammenwohnen lassen, sie werden Dhamma miteinander diskutieren. Und diejenigen, die die Jhanas, die meditativen Vertiefungen praktiziert haben, hat er zusammenwohnen lassen mit dem Gedanken, sie werden einander nicht auf die Nerven gehen. werden sich gegenseitig nicht stören, klar, weil jeder nur meditiert. Und dann sogar die, die ihre Zeit verbrachten mit sinnlosem Geschwätz und Bodybuilding, hat er zusammenwohnen lassen. Auf diese Weise werden diese Ehrwürdigen ihren Wünschen überlassen. Also das ist also der kanonische Beweis, dass es damals schon Bodybuilder gab unter den Mönchen. Also dieser Dabamalaputta war wirklich sehr gut. Außerdem hatte er noch eine Fähigkeit, nämlich er hatte die übersinnliche Fähigkeit, das Feuerelement konnte der durchdringen. Der hatte also Kontrolle über das Feuerelement und der konnte seinen Finger zum Leuchten bringen, indem er den praktisch das Feuerelement in seinem Finger erregt hat. Und dann in Rajgir, also das waren ziemlich verlassene Berge, da wo diese Kuttis verteilt waren. Und die Mönche, die kamen dann immer spät nachts an, weil die genau wussten, dass der diese Fähigkeit hat. Und haben, wenn er sie gefragt hat, ja, wo wollt ihr denn, welche Kutti wollt ihr dann? Ach, die ganz hinten. Und dann ging er so mit seinem leuchtenden Finger voraus und hat dann ihnen den Weg geleuchtet. Also heutzutage brauchen wir natürlich technische Hilfsmittel. Ja, also die Fähigkeit, das Feuerelement zu durchdringen, hat er dann bis zu seinem Lebensende auch noch beibehalten. Er hat dann seinen Tod oder seinen Parinibbana angekündigt und hat dann im Moment seines, wo er seinen Körper abgelegt hat, den Körper in Flammen aufgehen lassen und da sind nur noch die Reliquien übrig geblieben, haben also seine Gefährten auch keinen Stress dann mit der Beseitigung der Leiche gehabt. Ja, so viel zu dem Dabamalaputta. Vielleicht noch, dass die Kutis nicht nach Seniorität vergeben werden. Das ist ein wichtiger Punkt, denn die Seniorität, also die Ordenszugehörigkeit, Dienstalter sozusagen, ist bei uns die Reihenfolge beim Essen. Der Seniormönch nimmt sich als erster das Essen, also der hat das Recht auf das beste Essen, weil er als erster aussuchen kann, aber bei uns ist es natürlich, wir haben so viel gutes Essen, da kriegt auch der letzte Mönch noch das gleiche wie der erste, aber der erste darf sich als erster bedienen. Ja, also der hat das Recht aufs beste Essen, das beste Wasser, den besten Sitzplatz. Nachdem ich jetzt der Seniormönch bin, als einziger habe ich also diese Rückenlehne. Sonst, wenn ich da sitze, habe ich keine. Ja. Aber mit den Kuttis sind eben verschiedene Dinge in Betracht zu ziehen. Also nicht nur die Seniorität, sondern eben, ob man jetzt mit einem Bodybuilder zusammen wohnen will oder mit einem Meditierenden. Bei uns gibt es nicht so viele Kuttis zu verteilen. Und es geht ziemlich genau auf. 3 Unterkünfte im Wald und 3 Mönche, die da wohnen. Und ja, was man so für die beste Unterkunft hält, ist ja auch unterschiedlich, ist ja Geschmackssache. Ne? Also zum Beispiel, die Kuttis gehören uns nicht persönlich. Als Tan Kantiko hier ankam, war ja Ajahn Chattamlo gerade in Thailand oder Singapur oder wo auch immer und hat dann gesagt, ne, dann soll der halt in seiner Hütte wohnen erstmal. Also hat er keine Besitzansprüche, hat gesagt, der Juniormönch kann so lange in seiner Hütte wohnen, bis er wiederkommt, einen Monat. Aber der wollte gar nicht, der wollte lieber im Bauwagen wohnen. Hat ihm besser gefallen, so mit der Aussicht und so. Weil in der Mahathera-Hütte ist halt keine solche Aussicht. Also jeder hat da eben so einen anderen Geschmack, andere Vorlieben, was man für die beste Hütte hält. Der Grund, warum ich da überhaupt drauf komme auf diesen Punkt, ist, dass als wir hierher kamen, da gab es ein Thesenpapier oder so ein Arbeitspapier, was wir als Klosterverfassung hätten unterschreiben sollen. Das wurde von 2 Mönchen und einem Laien verfasst und wir haben damals gesagt, nee, wir können das so nicht akzeptieren, weil da verschiedene Sachen drin sind, die gegen Vinaya verstoßen und da war eben dieses mit den Kuttis nach Seniorität drin gestanden und das ist eben, Seniorität ist sicherlich ein Gesichtspunkt, den man berücksichtigen muss, aber das alleine ist nicht ausschlaggebend dafür, wie die Kuttis verteilt werden. Von daher konnten wir das nicht akzeptieren, nicht unterschreiben. Und da waren uns dann die Verfasser böse deswegen. Und das ja, gab ein bisschen Ärger. Sogar einer hat letztes Jahr da noch rumgestänkert deswegen. Aber gut, es stört uns nicht besonders. weil viel von der Auseinandersetzung im Internet abgelaufen ist und wir gucken ja da nicht. So, ich wollte ja nicht übers Internet lästern, also lasse ich das Thema jetzt beiseite. Also wie gesagt, die Kutis werden nicht nach Seniorität ausschließlich verteilt. Ja, diese Geschichte mit der Bikuni und so weiter zeigt natürlich auch schon, warum wir gewisse Regeln haben oder eine gewisse Art und Weise haben, mit Frauen umzugehen. Dass wir zum Beispiel nicht, wenn wir ein Gespräch haben, ein Interview haben oder so, nicht mit einer Frau zusammen, ein Mönch und eine Frau zusammensetzen. Oder dass die Nonnen ihr Kloster im Allgäu haben und wir haben unseres hier, obwohl wir gut zusammenarbeiten. Demnächst kommt auch wieder eine Samaneri hierher, um mal 2 Wochen einen Retreat zu machen. Also wir arbeiten sehr gut zusammen, aber jeder macht sein Ding und wir haben einen gewissen Abstand und das ist auch gut so. Aber ein Mönch damals wie heute gilt als der ideale Kandidat als Ehemann oder Schwiegersohn, je nachdem. Ne? Stimmt's? In Thailand? Ja. Jemand, der schon mal Mönch war? Mhm. Konsuk. Ne? Ja. Der ist irgendwie nicht mehr, der hat schon ja, was gelernt, der hat ein bisschen Selbstdisziplin, der hat vielleicht liebende Güte entwickelt, hat mal ein paar Monate, Jahre lang, je nachdem wie lang der Mönch war, tugendhaft gelebt und so weiter. Ich habe gerade in der Biografie von Thanpa Li gelesen, der hatte ja vorgestern, war ja sein Geburtstag. Thanpa Li wäre da 100, wie alt wäre er geworden? 106 Jahre oder was? Und der musste mal richtig flüchten, weil den wollten sie unbedingt, war also so ein Ehepaar, die wollten ihre Tochter gerne mit ihm verheiraten. Ja. Mir selber ist das auch schon zweimal passiert. Also einmal war ich auf Tudong-Wanderschaft an einem Lisu-Dorf, so Bergvolk. Die hatten so eine Art Dorftempel. Da haben wir, weil es schon spät war, dort übernachtet. Und dann kamen auch die jungen Frauen vorbei, uns auschecken. Da war ich, also wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich meine Sachen gepackt und wäre gegangen. Also das war mir echt zu brenzlig. Aber wir waren zu zweit. Also von daher keine Gefahr, aber es war schon ein bisschen seltsam. Naja. Ein andermal war ich in einem Waldkloster, da hat eine Frau gewohnt, die war frisch geschieden, die hat mich ziemlich direkt gefragt, ob ich vorhabe, länger Mönch zu bleiben oder ob ich irgendwie mal wieder zur Verfügung stehe. Ich habe gesagt, nein, nein, ich bleibe fürs ganze Leben. Da hat sie auch gedacht, ja, wunderbar, wunderbar. Ja, dem Buddha ist das auch so gegangen, und zwar im Lande der Kurus, das ist im heutigen Delhi, da in der Gegend, gab es einen Brahmanen namens Margandia mit seiner Frau und die hatten eine Tochter, die hieß Margandia und die waren sehr reich und die Tochter war sehr schön und viele Männer wollten sie zur Frau und der Vater hat immer gesagt, nein. Der ist nicht der Richtige, der ist nicht der Würdige. Und dann kam der Buddha mal vorbei, der hat dann mit seinem Buddha-Blick halt mal wieder alles abgescannt und hat gesehen, dass dieser Brahmane und seine Frau in der Praxis so weit fortgeschritten waren, dass die noch einen kleinen Anstoß gebraucht haben, um Anagami zu werden. Also dritte Stufe auf dem Weg zur Befreiung zu erlangen. Und ist da hingegangen und der Brahmane sieht den Buddha, war so beeindruckt von seinem Verhalten, von seiner Ausstrahlung und sagt, das ist der Ehemann für meine Tochter. Und hat dann gesagt, hier, Ehrwürdiger oder Asket oder wie auch immer, warte hier, mein Moment. Ist er schnell nach Hause gegangen, das war nämlich gerade so der Platz, wo sie immer ihr Feueropfer gemacht haben, also wieder das Thema Feueropfer. Ja gut, dann hat er seine Frau geholt und die Tochter, aber der Buddha war woanders hingegangen in der Zwischenzeit, hat aber seinen Fußabdruck hinterlassen. Und der Fußabdruck ist ein besonderer Fußabdruck. Und die Frau des Brahmanen, die war also in diesen Zeichen, in den körperlichen Zeichen bewandert und hat an dem Fußabdruck gesehen, der Mensch, der diesen Fußabdruck hinterlassen hat, ist bereits frei von sinnlicher Begierde. Also es ist völlig sinnlos, jetzt da den als Schwiegersohn haben zu wollen. Aber der Brahmane hat sich nicht abhalten lassen, sind sie also hinterher und haben dann den Buddha dann tatsächlich eingeholt Und ja, dann hat er gesagt, hier, meine Tochter gebe ich dir jetzt zur Frau und du bist dann mein Schwiegersohn. Und der Buddha hat dann gesagt, dass er nicht interessiert ist. Er hat gesagt, sogar Maras Töchter, die absolut jenseits weltlicher Schönheit stehen, haben ihn nicht gereizt. Und was willst du dann mit deiner Tochter? Und das war so genau diese, ein bisschen rüde, ein bisschen unhöflich. Aber das war genau dieser Schock, den die gebraucht haben. Und dann sind die beide Anagamis geworden. Der Brahmane und seine Frau, die sind, haben doch später ordiniert, sind Bhikkhu und Bhikkhuni geworden. Natürlich nicht mehr verheiratet, aber eben beide in den jeweiligen Orden eingetreten und dann beide Arahants geworden. Allerdings, die Tochter war beleidigt und hat Rache geschworen. Also so steht es in dem Buch drin. Ich habe dann die Fortsetzung gesucht, habe es bisher noch nicht gefunden. Also wenn ich die irgendwie mal finde, wenn die Tochter dann versucht, Rache zu nehmen, dann kommt es beim nächsten Mal dran. Mhm. Aber was jetzt dran kommt, ist Maras Töchter. Das ist übrigens der Originalfußabdruck in Bodh Gaya, weil wir gerade bei den Pilgern waren. Und das, was da hinter mir steht, ist eine Kopie von dem in Bodh Gaya. Ist in Indonesien hergestellt worden. So die, das ist nämlich das Buch zur Pilgerreise, hat Ajahn Chattamulu zusammengestellt mit Suttas zu den jeweiligen Orten und da kommt eben diese Lehrrede von den Maras Töchtern vor. Also Mara ist der Versucher, es ist die sozusagen die Personifizierung von allem Negativen in uns. Unsere ganzen Befleckungen, der Versucher, der in uns selber steckt, aber ebenso nach außen projiziert. Jetzt kommt dieses Mythische, was ich vorhin mal angesprochen habe. Und er hatte drei Töchter namens Tanha, Arati und Raga. Und das heißt auf Deutsch Verlangen oder Begehren, Unzufriedenheit und Lust. Und die drei Töchter haben dann zu ihrem Vater, der gerade seine Niederlage kassiert hat, als der Buddha eben ein Buddha wurde, hat er eben Mara eben besiegt. Warum so missgestimmt, mein Vater? Um welchen Mann bist du besorgt? Wir stellen ihm mit Lust die Falle, wie einem Elefant im Wald. Gefesselt bringen wir ihn wieder, so unterliegt er deiner Macht. Aber der Mara wusste natürlich schon, dass der, den Buddha ist echt schwer, ne? Nicht leicht ist er mit Lust zu fangen, ein in der Welt vollendet er. Aus Maras Reich ist er entkommen, aus diesem Grund bin ich betrübt. Dann sind die drei Töchter dahin gegangen, wo der Buddha gerade war. Und wir dienen dir zu Füßen, Asket, haben sie gesagt. Aber der Erhabene beachtete sie gar nicht, da er in der vollkommenen Vernichtung der Daseinsstützen erlöst war. Da nun entfernten sich Tanha, Arati und Raga, die Töchter Maras, gingen beiseite und berieten sich. Verschieden sind die Geschmäcker der Männer. Wie wäre es, wenn wir jetzt jede die Gestalt von 100 jungen Mädchen annehmen? Nachdem da nun Tanha, Arati und Raga, die Töchter Maras, jede die Gestalt von 100 jungen Mädchen angenommen hatten, begaben sie sich dorthin, wo sich der Erhabene befand. Sprachen, wir dienen dir zu Füßen, Asket. Aber auch jetzt beachtete der Erhabene sie nicht, da er in der vollkommenen Vernichtung der Daseinsstützen erlöst war. Dann berieten sie sich erneut. Verschieden sind die Geschmäcker der Männer. Wie wäre es, wenn wir jetzt jede die Gestalt von 100 Frauen, die noch nie entbunden haben, annehmen? Dann haben sie es wieder versucht und dann halt so nach und nach so ein bisschen reifere Frauen, je nachdem, wir wussten ja nicht, was der Buddha so steht, aber am Schluss haben sie dann eingesehen, hat alles keinen Sinn, der ist völlig erlöst von den Daseinsstützen. Mit Recht wahrlich hat unser Vater gesagt, nicht leicht ist er mit Lust zu fangen, ein in der Welt Vollendeter. Aus Maras Reich ist er entkommen, aus diesem Grund bin ich betrübt. Doch wenn wir uns einem Asketen oder Brahmanen, in dem die Lust noch nicht erloschen ist, auf solche Weise genähert hätten, so hätte es ihm das Herz zerrissen, oder er hätte heißes Blut erbrochen, oder er wäre wahnsinnig geworden oder geistig verwirrt, oder er wäre vertrocknet, verdorrt und verwelkt wie ein grüner Halm, nachdem man ihn ausgerissen hat. Ja gut, also die sind dann, haben es dann eingesehen, dass das also ein Fehlschlag war und sind dann zu ihrem Vater zurückgegangen und der sah sie kommen und dann redete er sie an. Ihr Toren wollt mit Lotusstielen zerschlagen einen ganzen Berg, Mit Nägeln sucht ihr auszugraben, Gebirge aus massivem Stein. Zerbeißen wollt ihr mit den Zähnen, was da aus purem Eisen ist. Zu Haupt euch einen Fels geladen, sucht ihr im Bodenlosen Halt. Den Keil euch in die Brust getrieben, verlasst enttäuscht ihr Gotama. Strahlend schön sind sie erschienen, Tanha Arati Raga. Fortgefegt hat sie der Lehrer, wie der Wind ein Watteknäuel. Gut. Nachdem wir jetzt den Fußabdruck hatten, vielleicht noch eine kleine Geschichte zum Schluss zu den Nagas. Das sind diese Schlangengeister. Und zwar handelt es wieder in Savati. Nee. Ist auch egal. Also es gab da einen Naga-König namens Erakapatta und er hatte eine Tochter und die Tochter war sehr schön. Ja. Klar. Und zweimal im Monat nahmen die beiden Menschengestalt an und gingen unter Menschen. Also die Nagas können ja ihre, sind ja feinstoffliche Wesen, die können ihre Gestalt verändern. Und die Tochter hat dann getanzt und gesungen und Fragen gestellt. Und der Vater hat gesagt, wer diese Fragen beantworten kann, bekommt sie zur Frau. Konnte keiner die Fragen beantworten und man kann das durchaus als Glücksfall betrachten, denn Nagas können ihre Form in, also wenn die ihre Form verändern, die haben normalerweise so Schlangengestalt und die können in zwei Umständen ihre Schlangengestalt, können ihre veränderte Gestalt nicht beibehalten. Nämlich wenn sie schlafen und beim Geschlechtsverkehr. Also wer eine Naga-Tochter zur Frau hat, die als menschliche Person erscheint, wird früher oder später einen ziemlichen Schock kriegen. So, aber der Buddha hat dann mit seinem Buddha-Auge wieder gesehen, dass da ein junger Mann namens Uttara unterwegs war und der auch versuchen wollte, diese Fragen zu beantworten. Und der hat gesehen, dieser Uttara, der hat ein Potenzial, ein Stromangetriebener zu werden. Und dann hat er also das so arrangiert, dass er dem über den Weg gelaufen ist und hat dem Uttara dann die Antworten auf die Fragen gesagt. Und nachdem das alles tiefe Fragen waren, die was mit Dhamma zu tun hatten, ist der Uttara in dem Moment, wo er diese Antworten vorher schon gekriegt hat, also praktisch wie so ein Spickzettel, ne? Da ist er ein Stromeingetretener geworden und hatte dann schon gar keine Lust mehr auf diese Naga-Prinzessin, von der er natürlich nicht wusste, dass es eine Naga-Prinzessin ist. Aber er ist dann trotzdem hingegangen, einfach zum Vorteil von anderen, zum Nutzen anderer, die eben diese Dhamma-Diskussion dann hören sollten. Und die erste Frage war, wer ist ein Herrscher? Und die Antwort, die der Uttara gegeben hat, war, jemand, der seine 6 Sinne kontrollieren kann, ist ein Herrscher. Und wer ist ein Tor? Wer ist ein Narr? Jemand, der von den Sinnesvergnügen versklavt ist und so weiter. Fragen dieser Art waren das. Und als dann der Erakapatta dies gehört hat, wusste er, ein Buddha ist erschienen. Also er hat das anscheinend noch nicht mitbekommen gehabt, dass da der Buddha halt unterwegs war, weil nämlich der Erakapatta zur Zeit des Buddha Kassapa, das war der letzte vorher, Buddhas sind zyklische Erscheinungen, gibt nicht nur einen, war der ein Mönch und da hat er dann irgendwelche Dummheiten gemacht und ist aufgrund dessen als Naga wiedergeboren worden. Und Nagas sind irgendwie der buddhistischen Lehre schon verbunden. Die gelten als Beschützer des Buddha Dhamma. Die gelten auch als meditierenden, freundlich gesonnen. Und alle Waldmönche, die also im Wald meditieren, die ich kenne und ich selber, können auch solche Geschichten erzählen. Also Begegnungen mit großen Schlangen. Die Schlangen sind die grobstoffliche Verlängerung der Nagas, könnte man sagen. Die Verwandten. Und ich kenne nur eine einzige Geschichte, wo ein Mönch echten Ärger mal mit einer Schlange gehabt hat aus Sri Lanka. Und die ist aber schon 50 Jahre her, die Geschichte. Ansonsten kenne ich jede Menge Geschichten von Begegnungen mit großen Schlangen, die alle völlig harmlos, völlig glimpflich, friedlich abgelaufen sind. Also die Nagas gelten so als Beschützer des Buddhismus auch so ein bisschen. Deswegen die Darstellung hier, der Buddha wird von einem Naga-König vor dem Regen beschützt. Das ist so die Situation, die hier dargestellt ist. In der Frühphase der Lehrtätigkeit des Buddha kam auch mal ein Naga zu ihm und wollte Mönch werden, wollte ordinieren. Und der Buddha hat gesagt, nur Menschen können das. Also er muss halt gutes Karma machen, dass er irgendwann mal als Mensch wiedergeboren wird. Ja, der Buddha hat dann auch bestätigt, dass eben Menschengeburt sehr schwer ist und zu erreichen ist und noch seltener, noch schwieriger als Mensch wiedergeboren zu werden, wenn die Lehre zur Verfügung steht. Die Mönche, die das gehört haben, diese Darlegung, das sind einige dann währenddessen Arahants geworden und andere Stromangetretene. Und die Verse, das soll jetzt sozusagen mein Schlusswort auch sein, schwer erreicht man Menschendasein, schwer der Sterbliche hier lebet, schwer hört man die gute Lehre, schwer kommt's zur Geburt von Buddhas. Ja, und das ist die Moral von der Geschichte, ist eben aus all dem, das Leben ist ungewiss, menschliche Geburt ist schwer zu erlangen, dass wir alle versuchen, das Beste aus dem zu machen, was wir haben. Und schauen, dass wir so weit wie möglich auf den Weg in diesem Leben vorwärts kommen. In diesem Sinne, Eben. Darf ich eine Frage stellen? Bitte. Ich habe mich ja sehr gewundert, dass es so eine große Aufregung gab in der Geschichte, als dieser Arahant von dieser Frau sozusagen beschuldigt wurde, sie vergewaltigt zu haben, weil letztendlich die, die es spüren, die fühlen, die wissen doch. Also es gibt doch gar keinen Grund, dann etwas klarstellen zu müssen eigentlich, oder? Also das habe ich dann nicht verstanden, warum es dann so ein großes Aufsehen und diese ganzen Regeln gab. Weil letztendlich ist es doch dann klar unter den Mönchen, die sehen können, oder? Also dieser Fall ist ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise sie hat das gemacht, was dann später verboten war. Hm. Jemanden fälschlich eines Regelverstoßes zu bezichtigen, der zum Ordensausschluss führt. Aber die Regel war dann für Bhikkhus, aber der Ersttäter war eine Frau. Hm. Allerdings, normalerweise sind die Ersttäter, werden nicht bestraft, weil es die Regel noch nicht gab. Hm. Also die beiden Mönche oder vier Mönche, die sie angestiftet haben, wären dann praktisch, nachdem die Regel aufgestellt worden ist, wären auch dran gewesen. Aber die wurden natürlich nicht bestraft, weil es die Regel noch nicht gab. Aber die Frau wurde bestraft, obwohl es die Regel noch nicht gab. Hm. Also der Grund dafür ist ein anderer. Der Grund dafür liegt eben darin, dass sie, ja, der hat also knallhart durchgegriffen. Und angeblich soll es sogar in Sri Lanka eine Ordensspaltung deswegen gegeben haben. Hm. Und auch die Geschichte wird als nicht authentisch von einigen westlichen Gelehrten betrachtet. Aber also einen Arahant zum Beispiel zu töten, ist ein unmittelbares Kamma. Das führt unmittelbar in der nächsten Geburt in die Abgründe. Also da kann ich auch nichts mehr, da musst du dann durch. Einen Arahant zu beleidigen, zu verleumden in dieser Form, also gerade ein Regelverstoß, der zum Ausschluss führt, also ist im Prinzip ein Unding. Ein Arahant kann ein Parajika-Verstoß nicht begehen. Ordensausschluss ist ja im Prinzip auch eine Art Tod. Ne? Also so ein Vorwurf ist keine Kleinigkeit. Und einfach um andere davon abzuhalten, sowas zu tun, hat der Buddha eben so hart durchgegriffen. So erklärt es jedenfalls Ajahn Jeff. Das andere Extrem ist natürlich jetzt, dass Leute, die im Ruf stehen, Arahants zu sein, denen irgendwie nicht widersprechen zu können, nicht widersprechen zu dürfen. In weltlichen Angelegenheiten, wo die vielleicht Unrecht haben, ne? Ja, bei diesem einen Lied oder Vers, was gerade auch noch davor vorgelesen wurde, mit den aus Gewohnheit freundlich sein, ja. Wo ich mir dachte, macht das Sinn? Ne, genau, nämlich aus diesem Grund. Ja, na gut, also, das ist eine Übersetzung. Also Abhivada Nasilisa, jemand, der sich das zur Normalität gemacht hat. Nicht Gewohnheit im Sinne von irgendwas blind nachfolgen, sondern was einem wirklich aus dem Innersten kommt. Das ist die Eigenschaft, die da verlangt wird oder die gesucht wird. Also ich habe es ein paar Mal erlebt, dass Leute gesagt haben, mein Lehrer ist Arahant und der hat so und so gesagt, und wenn du mir jetzt widersprichst, dann fährst du zur Hölle, weil du kannst einem Arahant nicht widersprechen. Ja. Und da hört es bei mir auch langsam auf. Also dann ist für mich die Unterhaltung beendet, weißt du, auf der Ebene. Na, ich frage mich halt generell, ob es eigentlich einer Strafe bedarf, egal was hier jemand tut. Braucht er keine Strafe, weil der wird sowieso das, was er, ja, was seine Tat eben hervorbringt, erfahren. Und da braucht eigentlich keiner irgendwas dafür tun, das tut er ja selber. Das ist der Punkt. Ja. Also der Rausschmiss dieser Bikuni war im technischen Sinne gar keine Strafe, sondern es war eine Präventivmaßnahme für andere Leute oder vielleicht sogar für sie selber, ich weiß es nicht. Nur sehe ich es dann, wenn andere Leute die Erfahrung brauchen, jemanden zu beschuldigen und dann zu erkennen, welche Konsequenz es hat, dann ist es deren Entscheidung. Und ich frage mich eben, macht es Sinn, jemanden von etwas auszuschließen, obwohl er selbst in der Gruppe die Möglichkeit hätte, die Folgen seines Tuns zu erfahren? Eben auch ohne den Ausschluss mit der Folge seines Tuns in Kontakt zu sein. Ja, da wirst du jetzt an einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Entscheidungsfreiheit. Also Kamma ist ja Entscheidung. Das heißt, wenn ich mich entscheiden kann, so oder so, ich beleidige ihn oder ich tue es nicht, verleumde oder verleumde nicht, dann ist es doch gut, wenn mir jemand hilft, die gute Entscheidung zu treffen. Wenn es mir vorbestimmt wäre, dass ich den jetzt verleumde, dann hätte ich ja gar keine Möglichkeit, überhaupt einen spirituellen Weg zu praktizieren. Also das ist die Voraussetzung, die der Buddha gesagt hat, richtige, weltliche, richtige Ansicht. Es gibt Folgen guter und schlechter Taten. Also ich habe die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Es gibt Karma, es gibt Absicht und spätere Folgen. Und wenn ich das nicht akzeptiere, sondern sage, meine Handlungen sind vorbestimmt durch frühere Handlungen, dann hat der Buddha solche Leute gar nicht, denen gar nichts beigebracht, weil das sinnlos ist. Wenn der Weg zur Erläuterung vorbestimmt ist, also entweder ich kann es machen oder ich kann es nicht machen, was soll ich mich dann anstrengen? Und genau, ich meine, es gab ja zur Zeit des Buddha Leute, die so gedacht haben und heute natürlich auch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir anerkennen, dass wir Entscheidungen treffen und für unsere Entscheidungen verantwortlich sind. Und wenn das so ist, dann ist es durchaus gut, wenn uns jemand hilft, eine gute Entscheidung zu treffen. Deswegen hätte ich diese auch nicht ausgeschlossen. Weil dann sind sie nämlich in guter Gemeinschaft und können gut reflektieren, was das macht. Also das ist für mich unverständlich, diese Form der Strafe. Das wäre für mich, ja, das macht für mich keinen Sinn. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Das, ja. Vielleicht hat er sie nur retten wollen. Denn als Bhikkhu zum Beispiel, wenn ich bestimmte Dinge tue, dann sind die unter Umständen ein schlechtes Karma. Wenn ich kein Bhikkhu bin, dann ist das ganz normal. Zum Beispiel Geld benutzen, Geschlechtsverkehr ist ja nichts Schlechtes für jemanden, der kein Mönch ist. Aber wenn ich Mönch bin, und genauso eben kann es sein, dass für sie als Nicht-Nonne die karmischen Folgen weniger gravierend waren, als wenn sie noch weiterhin Nonne geblieben wäre. Das ist auch eine Überlegung, eine Möglichkeit. Aber ich weiß es nicht. Hm. Hier hört die Reichweite des Märchenonkels auf. Na, irgendwas hat er sich sicher dabei gedacht. Tja. Sollte man bei einem Buddha annehmen. Ja. Ja, das wäre mal interessant. Das würde ich ja wirklich gerne mal herausfinden, was der sich dabei. Also wozu der Ausschluss gut ist. Ne? Gibt es noch andere Dinge, die euch aufgewühlt haben? Ja? Ich glaube ja, dass man Dinge nicht versteht, wenn man sie nicht fühlt. Bitte? Ich glaube, dass man Dinge nur versteht, wenn man sie fühlt. Ich habe es eben andersrum gesagt. Mit zweimal Verneinung, jetzt sage ich es. Und was heißt fühlen? Erfahren. Mhm. Es ist eine der Aussagen des Buddha, der hat gesagt, meine Lehre ist für den, der fühlt. Also manchmal erinnern sich ja Menschen an vorherige Daseinsexistenzen. Und manchmal waren wir ja auch Mann oder Frau, bevor wir jetzt sind. Ich bin ein bisschen, darf ich fragen? Also ja, bitte. Auch was provokant, Frau Jörg. Also, ja. Darf ich du sagen? Ja. Kannst du dich an, kannst du darüber reflektieren, ob du auch mal eine Frau warst? Also wenn du mich jetzt fragst, ob ich mich daran erinnern kann, dann darf ich dir keine Antwort darauf geben, weil ich als Mönch keine übersinnlichen Fähigkeiten Nicht-Ordinierten gegenüber kundtun darf, selbst wenn es der Wahrheit entsprechen würde. Ob ich darüber reflektiert habe, dass... Ich beziehe mich auch hauptsächlich aufs Muttersein, weniger. Also Frau sein heißt bei mir Muttersein. Mhm. Deswegen frage ich. Weil bei den Geschichten ich den Eindruck hatte, dass ein Wesen, was erfahren hat, wie es sich anfühlt, Mutter zu sein, also man muss es sicherlich reflektiert vortragen, solche Geschehnisse, ja, wenn ein neugeborenes Kind und ein erstgeborenes Kind. Ist der Horror. Naja. Ja. Die Frage ist, glaube ich, wie man loslässt vom, naja, vielleicht vom Muttersein, wie man das schafft, loszulassen. Also über das biologische Dasein als Frau habe ich nicht viel Zeit verbracht, darüber zu reflektieren, aber über solche Aussagen wie es gibt kein größeres Leid, als wenn eine Mutter in das Grab ihres Kindes schaut, habe ich sehr wohl lange und tief reflektiert und auch versucht, von der Gefühlsebene das zu verstehen. Ich habe auch das Leid, was oft erstmal zugedeckt ist, von Frauen, die abgetrieben haben, tief nachgedacht und bin persönlich auch froh, dass also ich da in solchen Fällen nie beteiligt war als potenzieller Vater und habe auch viel darüber nachgedacht, zum Beispiel in Ländern wie Russland, wo Abtreibung als ganz normale Empfängnisverhütungsmethode oder Geburtskontrolle oder wie auch man das immer nennen will, betrachtet wird. Solche Dinge habe ich sehr wohl ausgiebig und tief drüber kontempliert und versucht es in meine Praxis zu integrieren. Ja. Mein Kind lebt. Ja, schön. Aber der Abschied ist vorprogrammiert, ne? Ja. Ich denke, das war auch so die Botschaft vor allem der ersten Verse und ersten Geschichten, die hier die vorgetragen habe. Die beiden Seiten. Ich habe die letzten Tage habe ich ein Buch gelesen von einem Kinderpsychologen, der irgendwie Knochenkrebs im Endstadium hatte und seine letzten Tage so Tagebuch aufgeschrieben hat. Auch sehr, sehr bewegend. Ja, das Muttersein loslassen. Ein Teil davon ist gar nicht erstrebenswert, es loszulassen. Loslassen im Sinne von die Bindung zu unterschätzen oder zu leugnen oder zu missachten, weil das, was ich gerade gesagt habe, diese weltliche richtige Ansicht, ohne die der Buddha jemanden gar nicht, sich dir gar nicht die Mühe gemacht hat, die fängt an mit den Worten, es gibt Vater und Mutter. Sagen wir, ja klar gibt's die, aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass das nicht nur eine zufällige Verbindung ist, sondern dass wir da über viele Leben eventuell eine schon Bedingungen geschaffen haben, dass wir genau diesem Kind einen Platz in dieser Welt geben oder dass dieses Kind sich genau uns als Eltern rausgesucht hat. Das ist kein Zufall. Das kann, die Aufgabe, die damit verbunden ist, kann sehr freudvoll sein, die kann auch sehr schwierig sein. Von daher ist es gar nicht sinnvoll, das Muttersein loszulassen. Worum es geht, das Loslassen, ist eben zu sehen, dass das ja, eine veränderliche und unbeständige Gestaltung ist. Etwas, was mein Platz oder dein Platz, das Kind ist, das, was dich zur Mutter macht. Du als Mutter. Insofern ist es eine Gestaltung, aber das ist immer eine vergängliche Gestaltung. Eine vergängliche Bedingung oder Rahmen für den Platz. Insofern, ja, loslassen. Aber nicht in dem anderen Sinne. Also es ist keine Zufälligkeit in diesem Platz, den du hast. Da ist eine Verantwortung dabei. Und das, was mir so jetzt zu dem Thema so spontan einfällt, für jemanden, der keine eigenen Kinder hat. Wenn jetzt kein anderer noch was fragt, würde ich gerne noch fragen, was die anderen vier Fragen waren von den sechs Fragen, die da die eine Frau, diese Schlangenfrau, den Männern gestellt hat. Zwei hast du ja schon gesagt. Wer ist Herrscher? Und wer ist ein Tor? Wer ist ein Tor? Ich weiß nicht, ob das sechs Fragen waren, es waren etliche Fragen. Ah ja. Also das eine Frage war, aber die anderen waren nicht so prägnant irgendwie. Da. Also da war zusammengefasst, stand in dem Buch drin, zur Flut der Sinnlichkeit und über Unwissenheit. Und das andere war, ob ein Herrscher eben frei von Begierde oder noch Begierde haben kann. Mhm. Und das war irgendwie nicht so... Ja, nicht so stichhaltig. Nicht so gut zum Erzählen. Irgendwie. Ja. Ja, der springende Punkt war, dass der Vater gemerkt hat an den Antworten, dass da wohl ein Buddha dahinter stecken muss. Adahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadi. Svakato Bhagavata Dhammo Dhamman Namasami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namasami.